Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Klimawandel, eine Spinnerei fremder Mächte, um unsere Wirtschaft zu zerstören. Impfungen, nur ein Mittel, um Geld für sich und uns gefügig zu machen. Und den Holocaust, den hat es sowieso nie gegeben. Alles Meinungen von Verschwörungstheoretikern, Ansichten, die derzeit erstaunlich populär sind. Eine Aura der Fälschung umgibt die Gegenwart, attestiert Lyriker und Philosoph Jan Skodlarek. In seinem neuen Buch stellt er ein paar Gedankenexperimente an und untersucht die Wahrheit und Verschwörung, wie wir erkennen, was echt und wirklich ist. So auch der Titel seines Buches. Jan Skodlarek, willkommen zum Corso-Gespräch. Guten Tag. Sind Sie leichtgläubig? Ich hoffe nicht, also wahrscheinlich nicht. Ich habe mich so viel mit Glauben und Glaubwürdigkeit beschäftigt die letzten ein, zwei Jahre. Ich würde sagen, ich bin nicht sehr leichtgläubig und vielleicht sogar skeptischer als andere. Aber nicht so skeptisch wie Verschwörungstheoretiker. Das ist eine Frage, die Sie am Ende Ihres Buches Ihren Leserinnen und Lesern stellen. Halten Sie mich für glaubwürdig? Welche Zuschriften haben Sie darauf bekommen? Tatsächlich relativ wenige. Es gab aber einen, der war sehr interessiert und wollte auch gleich, dass wir zusammen ein Buch verfassen oder ich für ihn und dann irgendwie das Geld teilen oder so. Und der hatte ein sehr starkes Sendungsbewusstsein und Pamphlete direkt angehängt und der war direkt drauf und dran, eine Kooperation anzubahnen. Aber ich habe tatsächlich nicht wirklich verstanden, was für eine Kooperation da sein soll und es klang auch nicht so super seriös. Daher muss ich dem Mann leider absagen. Aber ja, es hat ein, zwei Zuschriften schon gegeben, ja. Aber Sie können mir gerne schreiben und die E-Mail-Adresse ist, glaube ich, krisenschauspieler@gmail.com. Ja, das muss ja auch ganz schön anstrengend sein, sich auf so ein Ringen um die Wahrheit im Netz oder über das Netz einzulassen, oder? Absolut, aber wir haben keine Wahl. Wir müssen über Wahrheit sprechen, online, offline. Wir müssen letztendlich uns gegenseitig oder vielmehr unsere Meinungen konfrontieren, weil davon lebt die Gesellschaft, davon lebt das demokratische Miteinander und auch das demokratische, mit Betonung auf demokratisch, das demokratische Gegeneinander. Also, dass wir nicht immer einer Meinung sind, ist okay und dass wir miteinander sprechen, ist wichtig. Das heißt, das haben wir verloren gerade, ja? Nicht unbedingt, aber wir sehen eine Spaltung. Ja, wir sehen eine Spaltung hier in den westlichen Gesellschaften. In den USA ist sie weiter als in Deutschland. Aber klar, gerade auch populistische Parteien und Menschen, die Unwahrheiten propagieren, weil sie letzten Endes eine Agenda haben, die sie durchsetzen möchten. Populisten kurz, die arbeiten dran, uns zu spalten. Und wenn wir letzten Endes den Glauben an die Wahrheit verlieren, dann verlieren wir auch ein Stück Diskursfähigkeit. Also sehr wichtig, dass wir das nicht tun. Demokratie, haben Sie gesagt. Ernst Jandl hat mal gesagt, unsere Ansichten gehen als Freunde auseinander. So hat er das beschrieben. Sie schreiben, der Kampf um Wahrheit ist auch ein Kampf um Worte. Wer sind derzeit die Wortführer, die Sie vor Augen haben? Sicherlich die Leute, die eine große Reichweite haben. Also alle, das Internet ist das Instrument unserer Zeit, im Positiven wie im Negativen. Und es ist so, dass Leute wie Donald Trump ganz bewusst einfach zu Twitter greifen, das ist kein Geheimnis, das sagen sie auch selber, weil sie die klassische Gatekeeper-Funktion, also diese Torwächter-Funktion von Medien einfach nicht mehr gut finden. Oder wir haben auch in Deutschland gerade einen Streit mit einer Influencerin gehabt und einer, die eine Kritik von einer Journalistin nicht sonderlich gut fand und dann auch sagte, wir sind die neuen Medien so ungefähr, wir die Influencer, wir die Wortführer einer neuen medialen, plattformorientierten Gesellschaft. Das ist interessant und ich verdamme keineswegs, dass es die sozialen Plattformen gibt. Ich bin selber dort aktiv, ich finde es selber sehr gut, aber ich denke, dass wenn man aktiv ist auf Online-Plattformen, dass man da auch eine große Verantwortung für seine kommunikative Reichweite hat. Und auch zweifeln, vor allem im Internet zweifeln. Ja, also zweifeln gehört dazu, zum gesunden Denken dazu, zum normalen Denken dazu. Ich verurteile in meinem Buch keineswegs das Zweifeln an sich oder das kritische Denken. Das werfen einem ja Verschwörungstheoretiker schnell vor. Die sagen dann, ah ja, du bist halt leichtgläubig, du schluckst halt die Stories der Mächtigen, die offizielle Story. Du möchtest ja nur, dass wir einfach glauben, was uns erzählt wird und dass wir von oben herab dumm gehalten werden und so. Das Denken, dann sagen dann Verschwörungstheoretiker, entgegnen die dann. Das möchte ich keineswegs. Nein, man darf hinterfragen, man darf kritisch hinterfragen, aber bitte mit Argumenten, bestenfalls mit Belegen, mit Beweisen, wenn es gut geht. Aber einfach Theorien in den Raum stellen und sagen, ja, so ist das jetzt halt und ich fühle das halt so, das ist meine gefühlte Wahrheit. Da sage ich Pustekuchen, das ist Unsinn, reiß dich mal zusammen, wo sind die Argumente? Aber woher wissen wir denn, dass die offiziellen Quellen, die uns präsentiert werden, wirklich wahrhaftig sind? Das ist eine gute Frage, das ist eine der Kernfragen. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Letzten Endes geht es darum, dass wir Methoden lernen, auch Quellen eben zu hinterfragen, aber das ist sinnvoll. Also Quellenanalyse zu wissen, zu beachten, wen lese ich da überhaupt? Wer ist der Sprecher, mit wem ich spreche? Welches Medium redet gerade mit mir? Und ich denke auch an die neueren Medien, die sogenannten alternativen Medien, wie sie sich ein bisschen beschönigend nennen. Da ist viel Hetze dabei, da ist viel Hass dabei, da ist viel, ja doch, auch man kann den guten alten Begriff der Propaganda auch bemühen. Also da ist viel Politik im Spiel, weil diese alternativen Medien ein Sendungsbewusstsein haben oder diese alternativen Akteure auf Twitter, auf Facebook, Hetzseiten oft sind, manchmal auch inkognito. Ja, manchmal treten die ganz normal auf, in Anführungsstrichen, und dann merkt man erst so nach ein paar Postings, Moment mal, ist das jetzt eigentlich so ein Klimawandelverschwörungstheoretiker oder erzählt er mir jetzt so durch die Blume was von irgendeiner Islamisierungsverschwörungstheorie oder was? Und da muss man drauf achten, mit wem rede ich und warum. Ist es das, was Sie mal mit dem gesunden Zweifel meinen, der Kunst des Zweifels? Ja, absolut. Also ich unterscheide einen toxischen Zweifel von einem gesunden Zweifel in meinem Buch, weil Verschwörungstheoretiker und Leute, die sich an konspirativen Inhalten orientieren, letzten Endes diese gesunde Art des Zweifels abgelegt haben. Also man soll berechtigt kritisch sein, man darf den eigenen Verstand, die eigene Vernunft ganz im Sinne der Aufklärung nutzen, das soll man sogar. Aber wenn es dann letztendlich fehlgeht und wenn man letzten Endes nur noch irgendwie ein konspiratives Bauchgefühl hat und ein Gefühl des Belogenwerdens, ein Weltbild des Getäuschtwerdens, kann man es auch nennen, ohne dass man dafür Belege hat, dann wird es schwierig. Also wenn man sich belogen fühlt die ganze Zeit, aber nie wirklich jemanden beim Lügen erwischt hat, so ungefähr, ne? Das ist dann das eigentliche Problem. Lüge und Wahrheit, das sind zwei Worte, die ganz häufig in dem Buch fallen. Die Wahrheit steht am Anfang des 21. Jahrhunderts unter Beschuss, schreiben Sie. Ich frage mich, wie kann das sein? Denn uns stehen ja im digitalen Zeitalter so viele Quellen und Informationen zur Verfügung wie noch nie. Wir müssen doch eigentlich aufgeklärter sein. Das stimmt, das sind wir sicherlich auch einerseits und andererseits geht uns eben der Wahrheitsglauben ein bisschen abhanden. Ich glaube, wir haben es mit einer Diversifizierung zu tun, der Quellen, der eben auch der Kanäle, und ich verdamme das eben nicht, also ich möchte auch nicht falsch verstanden werden, ich finde es gut, dass man heutzutage leicht eine Stimme haben kann online, sei es als Frau, als Mann, als Heranwachsender, sei es Instagram, sei es Twitter, Facebook, dass man letzten Endes zu solchen Sprachrohren greifen kann und so einen Megafon-Effekt hat, ja, letztendlich in die Welt, wie per Megafon sprechen kann zu seinen Followern, das ist erstmal eine gute Sache. Oder dass man sich Quellen bedienen kann, dass man von Wikipedia bis irgendwo alle möglichen Quellverweise sich angucken kann per Google und alles Mögliche und recherchieren kann in allen Bibliotheken der Welt und Online-Beständen. Das sind erstmal gute Sachen. Was wir brauchen, ist letztendlich eine Quellkunde und eine Medienkompetenz, um die Guten von den Schlechten und die Glaubwürdigen von den Unglaubwürdigen zu unterscheiden. Und auf so Plattformen wie YouTube zum Beispiel versammeln sich sehr, sehr viele letztendlich Kanäle, die unglaubwürdige, seriöse Inhalte verteilen und unter die Leute bringen, die letztendlich auch verantwortungslos sind. In dem Sinne, dass sie gefährliche Weltbilder kommunizieren und sagen zum Beispiel, ach, die klassische Presse, die belügt euch, das ist alles Lügenpresse und so. Und das machen die auf sehr großer Skala. Und das ist schwierig. Das ist nicht so schwierig, das ist falsch. Medienkompetenz in Schule, in Familie, oder wer soll das leisten? Absolut. Also klar, für uns alle als Gesellschaft, jeder, man kann einfach dann, wenn ein Medium zitiert wird, wo man schon von selber weiß, dass es irgendwie schwierig ist, sagen, Moment mal, weißt du eigentlich, was die sonst auch so machen? Aber tatsächlich, Hardcore-Verschwörungstheoretiker werden nicht irgendwie konvertieren, nur weil man denen sagt, das hast du doch auf der und der Plattform gehört und der Kanal ist nicht glaubwürdig. Wir müssen wirklich an der Jugend arbeiten und mit der Jugend arbeiten und letzten Endes an Kompetenzen, dass die halt auch, ja, Quellenkunde, Medienkunde online einfach besser unterscheiden lernen, wie man, was Glaubwürdigkeitsmerkmale sind, was Transparenz ist, was journalistische Transparenz auch ist, wie auch Nachrichtenagenturen arbeiten, wie einfach Journalisten ihre Quellen verifizieren. Und dass viele Akteure, die heutzutage da sind und einfach sehr laut sind und so tun, als wären sie Journalisten, gar keine sind. Sie operieren ja viel mit dem Wort Wahrheit. Das lehnen Konstruktivisten ab. Es gibt keine Wahrheit, sagen sie, sondern nur, je nach individueller Betrachtung, verschiedene Wirklichkeiten auf so einer Art Marktplatz der Wahrheit. Jeder konstruiert ja seine Wahrheit ja auch selbst. Andere sagen, die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Ja, das widerspricht dem keineswegs, was ich im Buch sage, denke ich. Wir konstruieren unsere Wahrheit selbst, das ist richtig. Also wenn ich Wahrheit sage, meine ich nicht die eine objektive Wahrheit, die halt jetzt die Wahrheit von Jan Skodlarek ist und alle anderen sind halt so blöd, das zu sehen. Das meine ich nicht, das wäre ein bisschen einfach. Ich meine aber, dass wir eine intersubjektive Wahrheit haben, eine besser, in dem Sinne, dass wir eine besser und schlechter beschreibbare Wirklichkeit haben. Ja, also man kann die Wirklichkeit einerseits so beschreiben, zum Beispiel denken wir ans Thema Impfen, dass wir sagen, Impfungen sind sinnvolle Krankheitspräventionen und die unternehmen wir aus medizinischer Sicht, damit wir weniger krank werden, zum Beispiel weniger Masern kriegen. Das ist eine Beschreibung der Wirklichkeit, die sich auf den Körper bezieht und auf Impfungen und wie das funktioniert. Dann haben wir Alternativbeschreibungen heutzutage, wo es dann heißt, nein, dass Impfungen sind letzten Endes das Ergebnis eines Komplotts und die wollen eingreifen und wollen Geld machen und da steht eine ganz schlimme Pharmalobby hinter und die Ärzte sind mit denen unter einer Decke und so und eigentlich wollen die uns insgeheim vergiften oder so. Und das ist natürlich eine schlechtere Beschreibung der Wirklichkeit und hat weniger Wahrheit in dem Sinne, dass die Argumente und die Belege, die das belegen sollen, auch gerade wissenschaftlich belegen sollen, intersubjektiv schlechter überprüft sind und überprüfbar sind, weil da gibt es einfach keine jetzt guten Studien oder keine sinnvollen Argumente in die Richtung, die das belegen. Nun werden hier allerdings ein paar Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker sagen, hier haben jetzt ein paar Minuten lang ein Systemphilosoph und der Staatsfunk miteinander gesprochen. In ihrem Buch wird eine Zahl zitiert, wonach jeder fünfte Bürger in Deutschland dieser Aussage zustimmt, die Medien und die Politik würden Hand in Hand arbeiten, um die Bevölkerung zu manipulieren. Können wir diese 20% überhaupt mit ihrem Anliegen, Wahrheit und Verschwörung zu erkennen, erreichen, wenn Sie sagen, Sie haben auch nur ganz wenige Zuschriften auf Ihre Aufforderung bekommen? Schwierig. Also erstmal vielen lieben Dank, dass Sie als Lügenpresse hier mir eine Plattform geben, meine Propaganda loszulassen. Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Sehr gerne. Ja, immer doch. Aber wir stecken ja eh unter einer Decke und sehen uns später beim Cocktails und so. Deswegen ist ja klar, in den Hinterzimmer. Bei Frau Merkel. Klar, bei Frau Merkel in den Hinterzimmer-Cocktails. Wir sehen uns ja später eh im Regierungsviertel. Insofern bis später. Aber nein, ich denke, es kommt immer, also ernst jetzt gesagt, es kommt immer darauf an, mit wem man spricht. Ja, also man hat sicherlich die Extremisten, jeglich Couleur, seien es jetzt religiöse oder auch konspirative oder wie auch immer, die kann man halt nicht mehr argumentativ erreichen. Die sind halt in sich geschlossen, innerhalb eines geschlossenen Systems. Fundamentalisten glauben einfach, was sie glauben wollen und glauben auch das, was sie glauben wollen, weil sie es wiederum glauben. Ja, es wird so ein bisschen zirkulär und wenn man von außen kommt und dagegen argumentiert, heißt es ganz schnell, ja, du bist doch Teil der anderen und du bist belogen worden und ich habe die eigentliche Wahrheit. Sonst wären es ja keine Fundamentalisten, wenn sie nicht an ihre eigene Wahrheit als absolute glauben würden. Und so ähnlich ist auch mit Verschwörungstheoretikern, wenn man mit denen redet. Und das ist das eigentliche Merkmal, ob man mit einem Verschwörungstheoretiker redet oder nicht. Die Zugänglichkeit und die letztendlich Zugänglichkeit für externe Argumente und Sichtweisen und andere Perspektiven. Wenn dann jemand sagt, nein, das glaube ich nicht und auch wenn ich keine Belege habe, ich fühle das ganz anders und wir werden doch eh belogen und wenn du mir widersprichst, dann bist du Teil der Lüge und belügst mich auch und bist von der anderen Seite, bist von der Lügenpresse, bist von der Systemgeschichte und so. Naja, dann hat man es mit jemandem zu tun, den man ganz sicher nicht mehr inhaltlich erreichen kann, leider. Jan Skodlarek, Lyriker und Philosoph und Autor des Buches Wahrheit und Verschwörung, wie wir erkennen, was echt und wirklich ist. Das Buch ist kürzlich im Reklamverlag erschienen. Danke für diese Erkenntnisse und das Gespräch. Sehr gerne.